Nach getaner Arbeit in Caltanissetta kehrte der Detective zurück in sein Hotel auf der Ostseite der Piazza Marina. Die Piazza war ein kleiner, von einem schmiedeeisernen Zaun begrenzter Park inmitten der Altstadt, unweit der Küste. Rings um den Zaun verlief ein breiter Bürgersteig, auf dem die Bewohner Palermos gern flanierten. Im Mittelalter, als die Piazza noch eine öde Fläche war, richtete die Inquisition dort Ketzer hin. Der Detective ging auf sein Zimmer und blieb dort bis zum späten Nachmittag. Gegen 6 brach die Dämmerung an und eine Sturmfront zog über die Stadt. Es blitzte und donnerte. Regen prasselte auf die Piazza und floss in kleinen Bächen in die Gosse, bildete überall Pfützen. Gegen 7:30, der Regen hatte inzwischen aufgehört, trat Petrosino mit einem Regenschirm bewehrt aus dem Hotel und ging über den Platz zum Abendessen ins Café Oretto. Die Gaslaternen der Piazza erstrahlten vor dem dunkler werdenden Himmel. Im fast leeren Restaurant nahm Petrosino an seinem üblichen Ecktisch Platz, den Rücken zur Wand. Er studierte die Speisekarte und bestellte Pasta Marinara, Fisch, Bratkartoffeln, Käse, Peperoni und Obst, dazu einen 1/2 Liter Wein aus der Gegend, um die Kehle feucht zu halten. Die Kellner erinnerten sich später, dass Petrosino an jenem Abend nicht alleine aß, sondern sich mit 2 Männern an seinem Tisch unterhielt, die sie nicht erkannten. Nach dem Essen zahlte Petrosino seine Rechnung, stand auf, verabschiedete sich von den Männern und verließ allein das Restaurant. Er überquerte die Piazza Marina, schlug diesmal jedoch einen anderen Weg als üblich zum Hotel ein. Vielleicht war er unterwegs zu jenem Treffen, das er keinesfalls verpassen durfte. Den Schirm in der Hand verschwand er in der Finsternis. Gegen 20.45 Uhr ging ein Mann gerade die Via Vittorio Emanuele entlang, einen Block nördlich von der Piazza, als 2 Schüsse durch die Nacht hallten, so laut, dass der Mann sich später als Explosionen beschrieb. Er dachte, Fischer hätten unten im Hafen 2 Minen zur Explosion gebracht. Zum Erstaunen des Passanten unterhielten sich unmittelbar nach den Schüssen 2 Wachen des nahen Zollamtes mit einem dritten Mann, als wäre nichts passiert. Da ertönten 4 weitere Schüsse. Männer und Frauen liefen von überall herbei zu dem Punkt in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle, von dem die Schüsse zu hören gewesen waren. Andere sah man zur selben Zeit in die Gegenrichtung davonlaufen. Ein Matrose der Calabria, die im Hafen von Palermo lag, sah 2 Männer in den Park auf der Piazza fliehen, dann hörte er eine Kutsche davonrasen. Darauf lief der Matrose mit den anderen zum Ort der Schießerei. Dort lag auf dem Bürgersteig ein stämmiger, ein elegantes, schwarz gekleideter Mann mit kantigem Gesicht, der nicht wie einer von hier aussah. Neben ihm lag ein Regenschirm, ein Stück weiter weg ein Revolver, von dem Blut tropfte. Eine schwarze Melone war an den Fuß eines Sockels geschleudert worden. Die Leute gingen neben der Leiche auf die Knie. Mit einem Mal verlöschten flackernd rings um den Platz die Gaslaternen. Die Piazza lag im Dunkeln. Weitere Anwohner trugen Kerzen herbei. Die zuckenden Flammen, gehalten von nervösen Händen, beschienen den Erschossenen. Detective Joseph Petrosino war tot.